B3. 1. Kannst du mal den Defi anschließen, bitte? 2. Schieb das Röntgen rein. 3. Wo steht die Schaufeltrage? 4. Ist die BGA schon durchgelaufen? 5. Stell das Beatmungsgerät an. 6. Hat einer das Gel fürs Sono gesehen?